should have slept alone. Another night, and I thought, well, well, go to another party and let myself gently on the Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, und schon sind wir wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer, dienstags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Anrufe, eure Themen. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist Rosemarie. Stimmt das? Ja, hallo. Ja, Rosemarie, 38 Jahre alt. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ihr habt ja heute eine freie Themennacht. Ja. Und ich wollte ganz gerne über Robert Enke sprechen. Oh ja. Ich wohne ganz in der Nähe von Robert Enkes Wohnort und bin Taxifahrerin in der Nähe von Hannover, ja, also in Neustadt. Ja. Und ja, letztendlich haben wir das mitbekommen, dadurch, dass die Züge in Neustadt halten mussten, alle Fahrgäste aussteigen mussten und mussten halt zunächst mal mit Taxi weiter befördert werden, bis dann erstmal Busse eintrafen, die Leute halt zu ihren... Vielleicht als Nachinformation für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Mhm. Robert Enke hat sich heute vermutlich das Leben genommen. Ja. Völlig überraschend für alle, wie man so hört. Aus den Fußballerkreisen heute im, in den Nachrichten. Wann genau ist das eigentlich geschehen? Also losgefahren ist die Polizei hier bei uns um 18.15 Uhr. Davor muss es halt direkt passiert sein. Hast du ihn persönlich auch schon mal gefahren? Gefahren noch nicht, aber ich habe ihn persönlich kennengelernt vor 3 Jahren. Ach. Da ist seine kleine Tochter ja leider verstorben. Mhm. Ich bin hier in Neustadt in einem Gospelchor und unser Gospelchor hat die Trauerfeier begleitet. Ah. Das heißt, du warst schon in einem ganz intimen Moment seines Lebens, warst du dabei, so kann man das sagen. Richtig. Ja. Mhm. Und also ich muss dazu sagen, Robert Enke ist ein ganz toller Mensch gewesen, sehr offen, hat sich sehr für Jugendliche engagiert, auch hier in unserer Stadt, kann ich nicht anders sagen. Ja. Aber ich denke, er wird doch mehr Probleme gehabt haben, damit, dass er seine Tochter verloren hat, als alle geglaubt haben. Ne? Also ich kenne mich in Sachen Fußball, das muss ich nochmal so sagen, überhaupt nicht aus. Und ich wusste auch nicht viel über diesen Mann. Offensichtlich ging es so aber sehr vielen Leuten, dass sie so die private Seite gar nicht so einschätzen konnten. Mhm, auch nicht die Kollegen und die Spieler. Daher waren ja alle so sehr geschockt. Ja. Er hat einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen. Seine kleine Tochter ist im Alter von 2 Jahren, glaube ich, gestorben. Ja, genau. Einem Herzfehler. Ja, richtig. Hatte sich aber jetzt zusammen mit seiner Partnerin ein Kind adoptiert. Genau, das ist die kleine Leila und die ist jetzt 8 Monate alt. 8 Monate. Und wie bewertest du das, was er getan hat? Man ist erstmal geschockt, aber dann Ist geschockt, natürlich ist man geschockt. Also als wir es am Bahnhof dann so erfahren haben, es wurde ja, ging ja dann ab 19 Uhr, 21 Uhr, konnte man es auch im Radio verfolgen. Mhm. Und man ist natürlich erstmal geschockt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Mhm. Das ist ein Mensch, den man kennt und der in der Öffentlichkeit steht. Man denkt natürlich, was ging in diesem Menschen vor? Warum fährt man einfach irgendwo an die Bahngleise, hat sein Auto abgestellt und hat sich auf die Gleise geworfen. Und das finde ich so furchtbar, auch für die Familie ist es schrecklich, ne? Und darum denke ich einfach mal, er war ja jetzt eine längere Zeit krank, hat jetzt am Wochenende, glaube ich, das erste Spiel wieder gemacht. Ich bin auch nicht unbedingt so ein großer Fußballfan, sage ich mal. Aber da er hier in unserer Nähe wohnte, hat man das natürlich alles verfolgt. Und man hatte eigentlich geglaubt, er hat sich so einigermaßen von allem wieder erholt. Aber wie gesagt, es konnte keiner so hinter ihn gucken sehen, was da in seinem Kopf vorging. Ne? Man weiß ja auch nicht, noch nicht, oder man vielleicht wird das auch nie öffentlich bekannt gegeben, ob er einen Abschiedsbrief geschrieben hat. Und hat es gegeben, habe ich gerade im Radio gehört. Ah ja, hat es. Aber die Familie wird... Aber man möchte noch nicht sagen, was in diesem Brief drin stand. Ne? Also in diesem Mann müssen große Dramen abgelaufen sein. Ja. Also er muss es ja geplant haben. Ne? Sonst wäre ja nicht dieser Abschiedsbrief da gewesen. Weißt du, was mich nur sehr, sehr erschreckt zu alledem, wenn er diesen Weg geht, der schon schlimm genug ist, er tut das ja seiner Frau an und auch seinem adoptierten Kind. Ja, ich weiß nicht, ob seine Eltern noch leben, er tut es auch den Eltern an. Der ganzen Familie, ne? Und er hat es auch diesem Fahrer der Bahn angetan. Ja, ja. Also das muss ich schon sagen, bei allem Respekt vor dem Leid, den so ein Mensch empfindet. Genau, das stelle ich mir auch ganz schrecklich vor. Also ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich glaube, ich könnte mich erstmal nicht mehr, selbst wenn es mit dem Auto passieren würde, ich glaube, ich könnte mich erstmal nicht mehr reinsetzen. Ich fahre ja nun Taxi und wenn ich überlege, ich würde einen Menschen überfahren, also ich... Auch wenn du keine Schuld hast. Ja, eben. In diesem Moment würde ich sagen, also erstmal nicht mehr. Auch privat glaube ich nicht. Das wäre ein zu doller Schock. Also, bei allem Respekt für jemanden, der sich das Leben nehmen will, aber darf nicht andere Menschen mit reinziehen. Ja, aber was ich jetzt ganz, ganz furchtbar empfand, wir standen dann hier bei uns in der Stadt am Bahnhof, als dann alles wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, die Züge wieder ganz normal fuhren und die Passagiere weiter befördert wurden, kamen tatsächlich Autos, Marke Porsche und was weiß ich nicht alles. Ich denke mal, alles aus dem Bekanntenkreis von Robert Enke und fragten dann nach dem Weg, wo nun dieser Unfall passiert wäre. Ne? Und das finde ich so schrecklich. Das finde ich dieses auch schrecklich. Spionieren. Ne? Ja. Das ist Gafferei. Ja, ich hörte dann von einem Kollegen, also es steht alles mit Autos voll, Presse und Fernsehen, das war ja sicherlich alles vertreten. Ne? Ja, das finde ich auch ganz schlimm, das finde ich empörend. Ganz viele Gaffer und das finde ich so furchtbar. Ne? Warum muss sowas sein? Also mir tut es wirklich unglaublich leid für ihn. Es war ein junger Mann und es war ja auch ein ganz erfolgreicher Mann. Ja, der selbst wenn er beruflich, das kann ich nicht beurteilen, auch Probleme gehabt hat, das weiß ich nicht. Ja, und er hatte ja so viele Pläne gehabt. Ja, aber weißt du, er hat ja so viel Geld schon verdient, er hätte ja auch ganz neu irgendwo was anderes anfangen können. Aber darüber kann man nicht urteilen und das kann man das Außenstehende überhaupt nicht beurteilen. Er muss ungeheure Not gehabt haben, dass er so einen Schritt gemacht hat. Ja, also, da darf man auch gar nicht spekulieren und groß rumreden. Und das ist also ich denke, die Presse und auch das Fernsehen wird das in der nächsten Zeit noch ausschlachten. Und vielleicht erfährt man irgendwann auch tatsächlich noch die Gründe. Vielleicht, Weil mein persönlicher Eindruck, sage ich jetzt einfach mal so, ist, er ist ja lange krank gewesen. Man sprach ja von einer Darminfektion. Er sah in der letzten Zeit wirklich sehr schlecht, sehr mitgenommen aus. Und man weiß es nicht. Vielleicht steckte da ja doch noch irgendeine andere Krankheit dahinter. Ja. Aber wie gesagt, man kann nur spekulieren. Auf jeden Fall, du hast ihn kennengelernt und hast ihn eine sehr angenehme Erinnerung und in guter Erinnerung. Ja. Ich danke für deinen Anruf, Rosemarie. Bitteschön. Alles Gute wünsche ich. Ja, tschüss. Auf Wiederhören. Und schon geht's weiter mit Dennis. Dennis 21. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Dennis. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe an, ich wollte mal mit dir über meine Krankheit reden. Was hast du für eine Krankheit? Ich habe Mukoviszidose. Das ist eine sehr schwere Stoffwechselerkrankung. Ja, genau. Und die Lunge ist betroffen? Ja. Lunge und es geht auch dann auf die Knochen irgendwann. Ja. Diese Erkrankung hat man von Kindesbeinen an, von Geburt an. Das ist eine angeborene Kinderkrankheit. Eine chronische Lungenentzündung. Ja. Soweit ich weiß, ist die Lebenserwartung auch von vielen Kindern gar nicht so hoch, die das haben. Ja. Stimmt das? Stimmt das? Ja, das stimmt. Also es ist so, zum Beispiel, daran sieht man das auch, es sind nur Kinderärzte dafür zuständig. Ah ja, das heißt die... Weil die Lebenserwartung eben so hoch ist. In der Zeit, wo ich auf die Welt gekommen bin, da sind die gerade mal 12 Jahre alt oder so geworden. Aber du bist Gott sei Dank schon 21 Jahre alt und hast es bisher geschafft. Naja, also es ist auch ein kleines Wunder. Ich hab mich immer versteckt vor der Krankheit. Was heißt das? Naja, selbst Ängste, Freunde wussten gar nicht, dass ich krank bin. Kann man das so verstecken? Ja, ich konnte das. Ich habe 7 Jahre geraucht. Ach. Und sag doch mal erstmal, wie äußert sich eigentlich diese Erkrankung? Das ist halt, es ist halt Blut, also es ist halt Sekret, ja, den der Körper nicht selbst abtransportieren kann. Ein Sekret in der Lunge? Genau. Ja. Und dadurch wird das verklebt und verstopft? Genau, ja. Und was hat das wieder für eine Folge für den Erkrankten, wenn das nicht abtransportiert werden kann? Hat man da Atemnöte, hat man Schmerzen? Genau, also ich weiß nicht, wie es ist, selbstständig ohne Probleme atmen zu können. Das heißt, du hast ein Gerät? Ja, also mittlerweile ist das so, dass ich am Sauerstoff hänge zu Hause. Jetzt auch gerade in diesem Moment? Ja, 24 Stunden. Ah ja, gerade hörte ich auch so ein kleines Nebengeräusch. War es das vielleicht? Genau, ja. Also seit einem Jahr hänge ich jetzt am Sauerstoff. Das heißt, du hast so kleine Röhrchen in der Nase? Eine Sauerstoffbrille, ja. Eine Sauerstoffbrille nennt sich das? Genau, das ist wie, als wenn das im Krankenhaus ist, ne? Also das Atmen, wenn man diese Erkrankung hat, ist das sehr kompliziert zu atmen. Schwierig genau. Zu atmen. Es ist halt immer Atemnot, ständiger Atemnot. Auch wenn man ganz still sitzt oder liegt? Ja, genau. Es ist immer, ich habe noch nie atemfrei gelebt. Bitte? Ich habe noch nie atemfrei gelebt. Also dass du mal so richtig durchatmen? Ständiger Atemnot. Ich verstehe. Ist diese Krankheit verbunden mit Schmerzen? Ja, es kommt drauf an. Also es gibt natürlich gute und schlechte Tage. Und hat man dann Schmerzen so in der Lunge, im Brustkorbbereich? Genau, mal da beim Einatmen immer oder ständige Kopfschmerzen von dem ganzen Sauerstoff. Und ich war halt, wie gesagt, ich habe es jahrelang versteckt. Und seitdem ich halt am Sauerstoff bin, geht das natürlich nicht mehr. Jetzt sag mir mal, wenn du immer in Atemnot warst, wie man das verstecken kann als Jugendlicher, wenn man rum... tollt, sich trifft mit Leuten, da wird mal gerauft, man wird ein bisschen schneller. Ja, da war man natürlich dann noch ein bisschen fitter, ne? Ach, da ging es noch besser in der Zeit. Man kriegt dann mal einen Hustenanfall, aber dann geht man dann eben aufs Klo oder so. Und dir ist es tatsächlich gelungen, so vor deinen engeren Freunden das über Jahre zu verheimlichen? Ja, es wusste nur immer ein guter Freund. Ach. Sonst wusste es keiner. Und dann hast du, obwohl du wusstest, dass du diese Erkrankung hast, geraucht. Ja, das waren halt die Jugendlicher Leichtsinn zum Verzweifeln meiner Eltern. Weil das ist ja wahrscheinlich das Schlimmste, was man dann machen kann, wenn man raucht. Selbst wenn ich im Krankenhaus lag, ich habe ja mein zweites Zuhause im Krankenhaus, egal wie schlecht es mir ging, ich bin immer vor die Tür geraucht. Aber das ist jetzt vorbei? Ja, das kann ich gar nicht mehr. Wenn ich jetzt eine Zigarette rauchen, dann... Wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Du bist immer an das Sauerstoffgerät angeschlossen. Das heißt, ja, das ist in deiner Wohnung... Ist das ein großes Gerät? Das ist so ein 45-Liter-Tank. Ein 45-Liter-Tank? Genau, ja. Und davon habe ich 2 Stück. Ja, wie geht das, wenn du dich in der Wohnung bewegst, zur Toilette musst, duschen möchtest? Hast du das? Ich habe einen ganz langen Schlauch, der geht durch die ganze Wohnung. Ach. Und für unterwegs habe ich halt so ein tragbares Gerät. Das lade ich auf. Ja. Und da ist halt so ein Sparventil dran, da kommt nur Luft raus, wenn ich einatme. Ja. Und ich habe noch eins, da kommt permanent Luft, weil manchmal gibt es auch Tage, da brauche ich nur Luft halt. Aber ohne Sauerstoff zum Beispiel, das geht bei mir gar nicht mehr. Ach so. Und die ganze Nacht, während du schläfst, hast du die Schläuche dann auch in der Nase? Genau, immer, ja. Ist das nicht sehr, sehr unangenehm, wenn man immer diese Schläuche in der Nase hat? Nee, also man merkt es eigentlich kaum. Du hast dich daran schon gewöhnt? Genau, also es ist jetzt schon, es gehört dazu einfach. Während wir jetzt uns unterhalten, pumpt dieses Gerät den Sauerstoff in deine Lungen? Ja, permanent. Ja. Permanent. Es ist natürlich atmest du denn, atmest du denn selbst auch noch etwas? Versuchst du auch noch zu atmen? Ja, nee, das mache ich ja sowieso. Selbstständig atmen muss ich noch. Das musst du noch. Aber zusätzlich kommt der Sauerstoff dann durch das Gerät in deine Lungen. Genau, das schießt da die ganze Zeit rein. Mhm. Und es ist natürlich ein Teufelskreis. Einerseits brauche ich das. Ja. Andererseits sind meine Blutgase jetzt schon auf 80 hoch. Das ist ja Lebensgefahr. Mhm. Weil es zu viel Sauerstoff ist. Ach so. Und ich war jetzt gerade in Hannover an einer medizinischen Hochschule. Mhm. Habe mich da für eine Transplantation vorgestellt. Ach, das wollte ich gerade fragen. Was kann man tun? Man kann transplantieren. Man könnte transplantieren, ja. Also ja. Dazu muss man natürlich gewisse Kriterien erfüllen. Erfüllst du diese Kriterien? Nein. Warum nicht? Ich bin noch zu schwach, also viel zu schwach. Für so eine große Operation? Und meine Blutgase, die müssten erstmal wieder runter und ja. Da musst du ja vollkommen fit sein. Aber du bist schon, also bist du schon auf so einer Vorliste, auf einer auch noch nicht. Das heißt, erst wenn du einigermaßen stabil bist, kann man dich auf eine Liste setzen und dann hoffen, dass das eventuell dann passiert. Ja, genau. Ich war jetzt gerade, ich komme ja aus Bremen und ich war gerade auf Kur. Mhm. Selbst da bin ich nach 2 Tagen von da aus ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil es mir so schlecht ging. Mhm. Und was soll man bei sowas denken, ne, wie das Leben weitergeht? Absolut, absolut. Lebst du alleine oder noch bei deinen Eltern? Ich bin, vor 2 Jahren habe ich eine eigene Wohnung bekommen. Mhm. Und jetzt bin ich aber letztes Jahr mit meiner Schwester zusammengezogen. Ach so, das ist dann schon eine Hilfe, wenn jemand da ist. Genau, letzte Woche hat ja hier der junge Mann, der im Rollstuhl sitzt, angerufen. Der kam auch aus Bremen. Ja. Der diesen MAS-Orsakeim hatte da. Genau, ja. Mhm. Den hatte ich auch. Ja. Und von da an ging gar nichts mehr. Dann habe ich gesagt, ich ziehe zu meiner Schwester, dann habe ich meine Ruhe. Ja. Ich gehe mir davon aus, dass du, vielleicht hast du damals noch eine Ausbildung machen können, als es dir besser ging? Es ist so, Schule musste ich abbrechen. Mhm. Ich schreibe momentan ein Buch und arbeite nebenbei bei meinem besten Freund. Der ist selbstständig, Autohändler. Ja, und was machst du da? Am PC war es, oder wie? Ja, der verteilt immer diese nervigen Kärtchen, die am Auto sind. Ich interessiere mich für ihr Auto und so. Ach so. Ja, und was machst du da? Ja, ich sitze dann halt, und weil er halt immer unterwegs ist, ich sitze dann bei seinem Büro und fange die Anrufe ab. Ah, verstehe. Okay, das ist ja schon mal eine ganz gute Initiative von dir. Du schreibst ein Buch über deine Erkrankung? Ja, genau, und über das Krankenhausleben und... Interessant, ja. Das ist dann ja auch eine tolle Aufgabe, in die man sich richtig reinknien kann. Ja, habe jetzt demnächst ein Projekt am Laufen mit den Klinik-Clowns, weil ich ja in der Kinderklinik bin. Mhm. Damit die da öfters sein können und so. Das muss man nochmal herausstellen. Du bist 21 Jahre alt und musst mit dieser Erkrankung in eine Kinderklinik gehen, weil eigentlich alle Menschen, wenn sie erwachsen sind, schon verstorben sind an dieser Erkrankung. Mhm. Ne, so ist das. Es gibt auch welche, die sind natürlich jetzt schon viel älter mittlerweile. Aber wen denn? Der ist irgendwas mit 40 schon jetzt. Ja. Und der geht natürlich auch noch in die Kinderklinik. Mhm. Weil erwachsene Ärzte damit einfach nicht klarkommen, sage ich mal so. Jetzt bist du ja aus dem normalen Leben eines 21-Jährigen vollkommen rausgeschossen. Ja. Du kannst das ja alles nicht machen, was so normale 21-Jährige tun. Wie gehst du damit um? Du bist viel zu Hause und bist sehr mit der Krankheit beschäftigt. Wie gehst du damit um? Naja, es ist so. Also ich habe früher, da war ich nur am Party machen und alles Mögliche. Ach, das hast du. So eine Phase gab es doch schon. Ja, so eine Phase gab es auch schon. Ja. Da bin ich eigentlich sehr froh, dass ich nicht mehr in dieser Phase bin. Mhm. Weil ich bin einfach, ich bin froh jetzt zu wissen, dass es einfach Wichtigeres im Leben gibt, als Party zu machen und zu trinken und rauchen und was weiß ich nicht alles. Was ist das Wichtigste im Leben für dich? Familie. Ja. Und die Gesundheit. Die Gesundheit ist... Gesundheit und die Familie, ja. Man kann nicht gegen die Gesundheit tauschen. Da hast du recht. Ein toller Satz. Ja, es ist so. Ja, es ist absolut so. Es ist absolut. Früher so, als ich sehr jung war, haben das immer die alten Leute gesagt. Und dann hat man immer gedacht, oh, was die so reden. Aber es stimmt einfach. Es ist, und wenn man selbst betroffen ist, dann sieht man das auch ein. Zum Beispiel, wenn ich höre, dass Freunde rauchen oder so, das kann ich gar nicht mehr ab. Mhm. Wie ist das denn so in Sachen Beziehung? Hattest du schon mal eine Freundin? Ja, ich hatte immer normale Beziehungen. Ich bin gerade vergeben und das ist schwer. Ach, du bist vergeben im Moment? Ja, ich habe eine Freundin. Ja, das ist ja super. Das klar, es ist schwer für sie oder für überhaupt. Mhm. Wie geht in der Disco oder was weiß ich. Klar, kannst du alles nicht mitmachen. Und allgemein als Anker ist schon viel die Beziehung kaputt gegangen, weil man denkt sich auch immer, will die von mir? Ja, ja. Die kann sich ja, was weiß ich, einnehmen. Ja, ja. Wie lange bist du denn mit ihr jetzt schon zusammen? Das ist noch frisch, das ist jetzt seit dem 23. Ach so, und wie kennengelernt? Übers Internet. Ah ja. Also ich kannte sie schon vom Sehen, ja. Mhm. Und hab sie dann einfach mal im Internet angesprochen, ja, und ich spiele das immer. Und Dennis, du musst auf die Transplantation warten. Ist das verbunden mit Lebensgefahr für dich? Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde nicht mehr nach Hannover gehen und sagen, ich will darauf. War jetzt für mich eine Erfahrung, ich war da, ich habe mit denen gesprochen und ich sehe da eigentlich, ich will die OP eigentlich auch gar nicht. Ach so. Das heißt, du arrangierst dich jetzt mit dem, wie es ist und verknüpfst darin die Hoffnung, dass es hoffentlich noch lange gut geht. Ja, das sowieso. Ich bin im Moment nur noch im Krankenhaus. Mhm. Ist natürlich wie ein zweites Zuhause. Die Schwestern sind für mich wie Familienmitglieder. Mhm. Und man wird sehen, wie es läuft. Also ja. Ich bin eher einer, ich kümmere mich eher um andere statt um mich. Ja, ist ja auch ein netter Zug dann von dir. Ja. Mensch, lieber Dennis, das hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, mich ebenfalls so. Mhm. Ich schaue immer deine Sendung und... Und was wünsche ich dir nur Gutes, Mensch. Aber wirklich. Wirklich. Ja, man muss stark bleiben, ne? Ja, klar. Aber das ist natürlich auch immer leicht gesagt, wenn man dann immer wieder einen neuen Schuss von Bug kriegt und dann geht es den Tag wieder schlechter und man muss ins Krankenhaus und so weiter. Das weißt du ja alles. Aber dafür gibt es Lebensträume, wo man sagt, das will ich noch erleben und dann... Bevor wir uns verabschieden, verrätst du mir noch einen Lebenstraum, den du hast? Ja. Na bitte. Ich würde super gern Stefan Raab kennenlernen. Weil ehrlich? Du wirst gerne Stefan Raab kennenlernen? Und zwar hat es mit folgender Verbindung zu tun. Ich lag im Krankenhaus. Ja. Und es ging mir so, so schlecht. Und das war ein Abend, da habe ich auch zu den Ärzten gesagt, ich möchte, dass die meine Eltern anrufen und sagen, die sollen bitte kommen, es geht mir nicht gut und ich habe ein blödes Gefühl. Also die Angst, dass du stirbst? Ja, nee, man dachte das auch in der Nacht. Man dachte das auch? Nee. Ja, da musste ich mit Adrenalin inhalieren und alles Mögliche. Ja. Und dann habe ich aber ja. aus Langeweile, man schaltet immer den Fernseher auf, auch wenn er nur ganz leise ist, um einfach nicht allein zu sein. Hm. Und dann kam er, also seine Sendung, TV Total, und er war der Einzige, der mich in dem Moment zum Lachen gebracht hat. Ich habe da so lange die Sendung lief, ganz vergessen, dass ich gerade im Sterben liege. Das ist ja rührig, Dennis, das ist ja rührig. Pass mal auf, bist du reisetauglich? Ja, ich bin reisetauglich. Pass auf, ich verspreche dir, dass ich dir arrangiere, dass du hier nach Köln zu Stefan Raab in die Show kommst. Echt? Ja, das verspreche ich dir. Wenn du das gesundheitlich schaffst, die Reise zu machen, ja. dann verspreche ich dir, das zu arrangieren, dass du da im Publikum sitzt und dir eine Show TV Total anguckst. Das wäre super. Ich hänge mich direkt morgen ans Telefon und rufe an. Ich kenne da ein paar Leute, kenne Stefan auch und das wird schon funktionieren. Okay. Also, wir haben deine Telefonnummer, du wirst von uns hören und ich verspreche es dir. Okay, alles klar. Ja, super. Das freue ich mich sehr, wenn wir dir ein bisschen, ja, dir eine Freude machen können. Ja, danke, Domian. Dennis, alles Liebe und alles Gute. Und ein Autogramm hätte ich gerne noch. Ja, sehr gerne. Rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift, sowieso. Okay, tschüss. Alles klar. Ciao. Danke, ciao. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekämen. So, hier ist die Katharina. Katharina ist 22. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Katharina. Du klingst aber weit weg. Ja, ich habe schweren Liebeskummer. Ach, du Armes. Ja. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, aber ich kann sie mal ausmachen. Das wäre sehr schön. Geh mal richtig ran ans Telefon, dann höre ich dich besser. So, ja, so. Ja, ich bin in meinen Mentor verknallt. Erkläre uns allen, was ein Mentor ist. Also, ich mache eine Ausbildung für Menschen mit Behinderung und da arbeite ich auf einer Wohngruppe. Mhm. Und er ist derjenige quasi, der mich eingewiesen hat und für mich ständig ist sozusagen und mich auch teilweise bewertet. Ah ja. Also, aber die anderen Mitarbeiter haben bei dieser Bewertung auch noch ein Wörtchen mitzureden, sag also ich jetzt mal. In gewisser Weise ein Vorgesetzter. Genau, aber nur ein kleiner Vorgesetzter quasi. Also nicht so ein Riesenfisch wie der große Chef oder ähnliches. Naja, aber immerhin. Genau. Wann hast du dich verliebt in ihn? Also ich bin seit Anfang August auf dieser Wohngruppe und das kam so schleichend. Also ich habe ihn schon öfters vorher gesehen. Ja. Und fand ihn schon nett aussehen und sympathisch, aber jetzt erst so mit der Zeit so, oh, einfach toll. Also, jetzt hat es richtig gefunkt bei dir. Glaubst du denn, dass es bei ihm auch gefunkt hat? Ja, ja. Weil wir schreiben uns auch bei StudiVZ im Plauderkasten. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sagt mir was, ja. Ja, das ist so eine Art Chat. Und da schreiben wir auch über die privatesten Themen und er verlockt mich dann immer von wegen, ach, ich trinke eine Flasche Wein. Und dann meinte ich so, ja, wir können ja zusammen trinken. Ja, aber du bist doch mein Mentor und das wäre nicht gut. Und er erzählt mir, was, wie er Sex toll findet. Und Sex toll findet? Ja, also im Kerzenschein tiefster melancholischer Musik und solche Geschichten. Geht's denn schon so weit, dass auch schon so ein bisschen über Sex geschattet wird im Detail? Ja, nicht so direkt. Also ich schrieb also neulich, also was heißt direkt? Also wir, also er schreibt, er fragte mich dann euch auch, was ich toll finde oder ähnliches oder also. Könnte man auch anbaggern nennen, ne? Ja, ich würde es auch definitiv nicht ausschließen, weil also, wir trinken auch ab und zu zusammen was, mit Freunden dann allerdings, aber da ist immer jemand dabei. Na, ich wollte gerade sagen, ihr chattet da, gut, das ist dann so ein ganz, ganz abstrakter Raum und ihr seht euch nicht, aber ihr seht euch ja jeden Tag bei der Arbeit. Ja, zum Beispiel, oder auch jetzt heute Abend war er da und wir haben ein Schlückchen getrunken, ja, mit einer Freundin und da war er auch total locker. Ja. Und wollte auch Fotos von mir sehen, sonst welche Fotos und ähnliches, also. Wie alt ist denn der Herr Mentor? 29. Also noch im besten Alter für dich. Ja, ne? Würde sehr gut passen. Und wie lange bist du in diesem Verhältnis, dass er dein Mentor ist? Also noch bis August nächstes Jahr. Das ist natürlich lange hin. Und ich könnte mir mal vor. Er schreibt auch zum Beispiel, wenn er würde mit mir gerne einen Film gucken, aber er schiebt immer dieses, dass ich seine Schülerin-Verhältnis vor. Er schreibt auch nie deutlich irgendwelche, manchmal Sachen nicht aus. Er schreibt immer, ach, ich denke mir jetzt mein Teil oder ähnliches. Okay, er spielt mit dem Feuer, sagen wir so. Ja, ich glaube einfach, er hat Angst. Ja, natürlich. Er weiß, dass er das nicht darf und er weiß, dass es unter Umständen ihm seinen Job kosten könnte, wenn er sich auf dich einlässt. Das glaube ich gar nicht mal, weil so eine Beziehung hier schon, also es ist ein größeres Gelände, sage ich jetzt mal, wo mehrere solche Situationen auch entstanden sind schon und daraus Ehen geworden sind. Also. Ach so, auch während die in dem Verhältnis standen. Ja, ja. Ah ja. Also, es dauert natürlich noch ein bisschen, sonst würde ich jetzt sagen, Mensch, dann schraub mal die ganzen Sehnsüchte ein bisschen zurück und warte, bis du eine freie Frau bist. Ja, aber das ist so. Aber das ist natürlich noch lange hin, ja. Vor allem auch immer seine Anspielungen mit diesem Sex. Er schickt mir melancholische Lieder, also so richtig auch Liebeslieder und weiß echt. Also ich kann das jetzt nicht genau beurteilen. Normalerweise ist es so, dass er das natürlich nicht darf. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau in eurem Rahmen da ist oder ob das dann eher geduldet wird, wenn du sagst, das ist schon öfters mal vorgekommen. Ein klärendes Gespräch wäre auf jeden Fall nicht übel. Jetzt ist das ja noch so eine Spielerei. Ja, davor habe ich aber Angst. Ja, aber Katharina. Aber es geht auch zum Beispiel, wenn es ums Konkretere wäre, geht zum Beispiel irgendwie, ich weiß jetzt, ich habe mir kein konkretes Beispiel an, dann weicht er mir einfach aus. Das wird er, glaube ich, auch beim Gespräch tun. Ja, aber ich würde es trotzdem mal machen. Sonst geht dieses Heckmeck die nächsten Wochen und Monate so weiter und du wirst immer unzufriedener dabei. Ja, vor allem, das sieht einen ja auch im Alltag schon runter, dass ich an ihn denke. Oft dann rannte er am Schulfenster vorbei, weil die Schule direkt auf dem Gelände ist. Ja, genau. Und ich denke, red mal mit dem Knaben. Ja, und dann, aber ich kann doch schlecht vor seiner Haustür sagen, hier, ich will mit dir reden. Nee, du musst ja nicht vor der Haustür. Ihr seht euch ja täglich, du kannst auch mal sagen, ich würde mal gerne ein paar Worte mit dir so unter vier Augen reden. Gehen wir mal einen Kaffee trinken oder so. Das kannst du ja sagen. Und wenn er dann ausweicht und sagt, nee, alleine geht nicht und man sieht uns ja zusammen und bla bla bla. Ihr könnt ja auch da auf eurem Gelände alleine irgendwo in einem Raum mal miteinander reden. Ihr müsst ja nicht rausgehen. Also das muss ja irgendeine Möglichkeit geben. Man kann ja auch okay, mit zwei Leuten mal unter vier Augen reden. Das muss ja möglich sein. Ich würde es mal einfach vorantreiben. Da es dich sehr beschäftigt und es beschäftigt dich immer mehr und es belastet dich irgendwann auch, also red mal. Vielleicht findet ihr ja irgendeinen Modus, dass ihr dann sagt, naja, wir halten mal die Finger voneinander und flirten so auf der Ebene. Umso schöner ist es dann nächstes Jahr im August. Ja, aber er schreibt ja auch wirklich so Sachen von wegen, er sehnt sich nach Zärtlichkeit und dann schreibe ich ihm, ja, du sehnst dich nach einer Umarmung, ich sehe mich nach einer Umarmung. Ja, ich kann schweigen, du kannst schweigen, dann schreibt er. Ja, aber das ist nicht so gut. Und okay, lange Rede, kurzer Sinn. Du musst mit ihm reden. Okay. Katharina, viel Glück wünsche ich. Dankeschön und tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, morgen ist die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und da haben wir ein festes Thema. Und das Thema morgen heißt Umgang mit Toten. Ich frage euch, welche Erfahrungen habt ihr im Umgang mit verstorbenen Menschen schon gemacht? Habt ihr Totenwache gehalten? Habt ihr schon mal einen Toten angefasst? Habt ihr vielleicht unvorbereitet eine Leiche gesehen, zum Beispiel bei einem Unfall oder einer Katastrophe? Oder welche Totenrituale habt ihr zum Beispiel in einer anderen Kultur schon miterlebt? Umgang mit Toten. Darüber würde ich gerne morgen mit euch sprechen. Und wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, 0800 220 50 50 oder eben dann auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Umgang mit Toten. So. Heute nach wie vor freie und offene Themenrunde. Ich freue mich zu begrüßen die Solveig 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Hallo. Ja, bei mir geht es darum, dass ich vor 13 Jahren sexuell missbraucht worden bin. Von wem? Ja, es ist ja leider oft so, also der tolle liebe Onkel. Der eigenen Familie. Mhm. Also ein ganz enger Verwandter? Ja. Mhm. Und da warst du wie alt? Also als das anfing, da war ich 13,5. Und wie lange ging das bis? Also ja, ich würde sagen ein Jahr, so 14. Mhm. Meinem 14. 14,5 so. Ja, und dann bin ich halt aufgrund dieser Geschichte dann damals, also schulisch total abgestürzt, magersüchtig geworden und dann ja, habe ich irgendwie auch dann versucht, mich umzubringen und bin dann natürlich auch in eine Klinik gekommen, also in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie damals. Mhm. Und hast du da irgendjemandem davon erzählt? Ja. Ja. Haben die es ernst genommen? Ja, das haben die ernst genommen, aber ich war, ich bin halt so bedroht worden und hatte auch selber so viel Angst und war auch selber sehr, ja, durcheinander. Du bist und hab dann immer gesagt, ich habe das schon erzählt und erwähnt, aber ich habe gesagt, es darf, also meine Eltern dürfen das nicht wissen und ich wollte auch keine Anzeige machen und ja. Du bist bedroht worden von dem Onkel? Ja. Was hat der denn zu dir gesagt? Ja, also erstmal, dass mir sowieso keiner glauben würde und dann hat er halt mir auch materielle Dinge gegeben und dann hat er mich halt immer wieder bearbeitet und gesagt, dass ja, ich einfach. Ja, aber wenn er dich bedroht, dann muss er ja, der hat mir mal so, ja, der hat mich dann zum Beispiel auch mal als in einer Situation, wo ich ganz alleine mit ihm war, dass er mir dann seine Waffen gezeigt hat und ach so. Ich hatte da wirklich panische Angst. Verstehe, dann hat man natürlich richtige Angst. Das hieß mit anderen Worten, ich kann dich oder deine Eltern erschießen. Ja, richtig. Mhm. Genau. Also du hast das dann in der Jugendpsychiatrie erzählt, ja. Aber die haben nichts unternommen. Die haben es deinen Eltern nicht gesagt und auch weiter nichts unternommen. Nee. Mhm. Naja, und im Nachhinein es ist halt so, dass ich dann irgendwann, also durch die Jahre hinweg hat mich das natürlich immer begleitet. Mhm. Und ja, die Erstörung ist natürlich auch geblieben. Und Wissen denn deine Eltern heute, was geschehen ist? Ja. Die wissen es. Ja, also ich habe dann irgendwann, im September 2007, habe ich das erste Mal den Mut gefunden, ihn anzuzeigen, diesen Menschen. Ja. Ah ja. Hast du es zuerst deinen Eltern gesagt oder bist du zuerst zur Polizei gegangen? Ja. Mhm. Und wie haben deine Eltern dann reagiert? Die waren total am Ende und ja, das ist irgendwie eine ganze Welt zusammengebrochen, weil ich halt auch nie was gesagt habe. Aber sie glauben dir? Ja. Ja. Was ist dann aus der Anzeige geworden? Ja, und das war dann 2007 und dann ist das Verfahren, das ist ja mal sehr aufwendig, auch die ganzen Ermittlungen und so weiter und so fort, das ist dann 2008 eingestellt worden mit der Begründung, dass es verjährt sei, da nachweislich, ja, ich halt kein Kind gewesen sei, sondern eine junge Heranwachsende. Mhm. Ja, und dann, das war dann 2008 und dann bin ich natürlich total abgestürzt. Das glaube ich. Vor allen Dingen, du musstest den ganzen Prozess durchstehen, du hast Aussagen machen müssen. Ja. Und du hast den wahrscheinlich dann auch gesehen im Gerichtssaal. Nee, das kam ja noch nicht mal zum Prozess. Ach so. Das waren ja lediglich, und das ging ja auch über diesen langen Zeitraum hinweg, nur die Ermittlungen. Mhm. Und dann ging das natürlich über meine Rechtsanwältin und dann kam dann irgendwann von der Staatsanwaltschaft das Riesenpaket und ja, mit dieser Begründung halt, dass er verjährt sei. Und das war für dich dann der nochmalige komplette Einsturz wahrscheinlich. Ja. Wie geht es dir heute? Ja, schlecht. Weil ich wusste ja, dass ich kann da nicht mit abschließen und das ist auch immer, es ist halt schwer, damit zu leben. Und dann habe ich gewusst, ich wusste ja, ich hatte das damals schon erzählt und ich habe mir diesen ganzen Ordner nochmal in Ruhe angeguckt und habe letztendlich jetzt 2009 es nochmal gewagt, jetzt ihn anzuzeigen, beziehungsweise dieses Ganze nochmal strafrechtlich und zivilrechtlich jetzt neu aufzurollen. Boah, bist du eine mutige Frau. Ja. Boah, super, Respekt, Respekt. Ja, aber das kostet mich auch sehr viel Kraft und unendlich. Das glaube ich. Hast du denn gute Leute an deiner Seite, einen guten Rechtsanwalt? Ja, ja, doch. Hast du auch psychologische Betreuung an deiner Seite? Ja, eher weniger. Eher weniger. Ja, das müsste man jetzt eigentlich ja nochmal machen, aber... Du hast gerade gesagt, dass die Essstörung nach wie vor da ist. Ja. Wie äußert sich die Essstörung? Also jetzt momentan ist es so, ich bin jetzt seit 2 Tagen wieder hier. Dann ist es halt so, dass ich gar nichts mehr essen kann, beziehungsweise wenn ich etwas esse, muss ich alles erbrechen. Also es ist sowohl Anorexie als auch Bulimie. Ach so, also beides. Hm. Ja. Wo warst du vorher? Du sagst, du bist erst jetzt wieder... Nee, ich bin jetzt auch erst... Ja, ich bin im Prinzip seit einigen Wochen auf der Flucht, wollen wir es mal so benennen. Also vor wem? Ja, vor diesen Menschen halt. Ich habe einfach diese Ängste, dass er das jetzt durch irgendwelche Ecken rausbekommt, dass ich dann nochmal wieder was Neues... Ach so, du hast also wirklich Angst, dass der dir... dass der an Leib und Leben geht? Ja, aber das ist ja... Ich glaube, das würde der nicht machen, aber das sitzt einfach drin, ne? Verstehe. Mhm. Damals, der sexuelle Missbrauch zwischen 13,5 und 14,5, sagst du, war das ungefähr. Wie oft ist das vorgekommen? Mehrmals. Bitte? Mehrmals. Mehrmals. Mhm. Hat er Geschlechtsverkehr mit dir ausgeübt? Nein. Es wurden geschlechtliche Handlungen vorgenommen, ja. Die musstest du vornehmen. Mhm. Ja. Ja. Wie ist denn heute der Zusammenhalt zu und mit deinen Eltern? Ganz schwierig. Warum? Ja, auf der einen Seite stehen sie zu mir und wollen mir auch helfen, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass ich komplett aus dem Rahmen falle. Hm. Und was meinst du mit, ich falle komplett aus dem Rahmen und deshalb ist es schwierig für mich? Ja, es ist halt... schwierig damit zu leben, weil da andere Vorstellungen. Es ist halt so, ich habe noch Geschwister und die sind beide sehr erfolgreich und Ach so. haben ihr Leben komplett im Griff. Und und du bist so eher die Außenseiterin. Ja, und ich, ja, es ist auch keine Entschuldigung, aber... Andererseits finde ich, dass deine Eltern gerade nach so schlimmen Vorkommnissen besonders zu dir halten sollten. Denn du brauchst am meisten ihren Beistand und ihre Kraft. Wie ist denn, das ist der Bruder von deinem Vater oder von deiner Mutter? Der Täter? Nee, das ist von meinem Vater, der Schwager. Also ach so. Seine Schwester ist mit ihm. Wie ist denn das Verhältnis deiner Eltern jetzt zu dem Täter? Also seit 2007 sprechen die auch nicht mehr miteinander. Naja. Und der Rest der Familie, glaubt der dir auch? Nein. Nein? Meine Schwester ja, mein Bruder nicht. Dein Bruder nicht? Nein, das ist seine Patentante und der geht auch weiterhin. Ach du lieber Gott. Wie alt ist dein Bruder? Über 30. Über 30 und der glaubt dir nicht, sondern geht weiter zu diesem Mann, der dir das angetan hat? Ja. Boah, das ist aber auch hart für dich. Ja. Da ist ja die ganze Familie irgendwie zerrissen jetzt. Ja, genau. Das, ja, so ist das. Das heißt, dein Bruder besucht dich auch gar nicht? Nein. Und das ist auch sehr traurig für dich? Es geht. Ich kann ja eigentlich so ganz gut mit leben. Also es ist natürlich ganz schwer, aber auf der anderen Seite lerne ich, also weiß ich das seit 5 Jahren. Seit 5 Jahren bin ich komplett, also so von der Einstellung her, dass ich sage, ich muss da durch. Ja, und seit 2007 sowieso. Was hast du denn, wer sind denn jetzt die Leute, die dir wirklich Halt geben? Also im Prinzip habe ich so, ja, 2 Freunde von mir. Also ein Freund, der jetzt so mir hält und der mir momentan sehr viel Kraft gibt, bei dem ich jetzt auch lange Zeit war und einen Menschen vor Ort. Der mich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit kennt. Ja, aufgrund der ganz vielen schlimmen Vorkommnisse und die dich ja so aus der Bahn auch geschmissen haben. Hast du die Möglichkeit gehabt, eine Schulausbildung zu Ende zu machen? Hast du? Ja, ich habe 2 Ausbildungen gemacht. Also ich bin im medizinischen Bereich tätig. Ach super. Ach, du bist aber leider zur Zeit natürlich, also seit 2007 arbeitssuchend und aber immer du wieder hast, krank geschrieben. Okay, aber du hast die Sachen in der Tasche und könntest irgendwann, wenn es dir besser geht, wieder loslegen. Ja, das möchte ich auch unbedingt. Jetzt muss ich dir nochmal mein Kompliment aber nochmal richtig sagen. Ich merke ja, dass du sehr angeschlagen bist und dass es dir auch nicht gut geht. Und dann aber so eine Initiative zu ergreifen, nochmal so ein Gerichtsverfahren anzubringen, finde ich ganz großartig. Ich finde es sehr gut, dass du das machst. Und habe da wirklich Respekt vor. Danke sehr. Aber, Solveig, du brauchst auch dabei einen guten psychologischen Beistand. Der beste Rechtsanwalt hilft dir nichts, wenn du währenddessen zusammenkrachst und das nicht schaffst. Ja. Ich möchte mal gern, dass du gleich mit meiner Psychologin eingehender sprichst und ihr beide mal so überlegt, wie man das arrangieren kann, dass du vielleicht auch permanent jetzt in der Zeit, wenn das neu losgeht, jemanden als Ansprechpartner hast. Das muss irgendwie möglich sein zu arrangieren. Was war eigentlich der Grund, weswegen du mich angerufen hast? Ich glaube, dass ich das einfach nur mal erzählen musste und in der Hoffnung, dass, ich habe halt einfach diese Angst, dass ich jetzt nochmal kämpfe und knallhart wieder auf den Boden der Realität zurückfalle und es ist einfach umsonst ist und dass dieser Mensch, dass es halt verjährt ist und ich muss mein Leben leben. Das ist Pass mal auf, ich will dir mal sagen, selbst nehmen wir mal den schlimmsten Fall an, es wird wieder nicht klappen. Nee, genau. Ist das überhaupt nicht umsonst gewesen? Dann kannst du für dich sagen, ich habe das Menschenmöglichste getan. Und dass du das im Zustand des so stark Angeschlagenseins schaffst und willst, zeigt mir, dass du eine sehr starke Frau bist. Sonst könntest du das gar nicht. Und das bewundere ich sehr. Ja. Und möchte dir sehr viel Mut machen, das jetzt auch richtig durchzuziehen, mit entsprechender Hilfe natürlich. Der gehört so bestraft, wie es nur irgend möglich ist, was der getan hat. Denn Er hat dich damals hat er Schlimmstes angerichtet in dem Jahr und er hat dir ja dein Leben bis heute versaut. Ja. So ist es ja. Genau. Liebe Solveig, also Hut ab vor dir und wir melden uns jetzt gleich bei dir. Das heißt, meine Psychologin, die Sabine, meldet sich. Mhm. Und dann könnt ihr wegen des Beistandes und der psychologischen Unterstützung sprechen. Ja. Ja? Ja, vielen lieben Dank. Alles Gute wünsche ich euch. Viel, viel Kraft und viel Erfolg vor allen Dingen. Okay. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Markus, 23. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Markus. Hi. Um was geht's? Ja, ich rufe hauptsächlich an wegen der Robert-Enke-Sache von heute Abend. Ja, das bewegt heute die Leute total, ne? Ja, bei mir aus zwei Gründen. Also ich bin erstmal ein richtig großer Fußballfan. Ja. Also richtig, seitdem ich klein war, auch obwohl keiner in meiner Familie eigentlich Fußballfan war, irgendwie mal eingeschaltet und verbotenerweise geguckt, sofort entflammt. Das heißt, dieser Mann ist ja absolut ein Begriff und schon ganz lange hast du den auf dem Schirm. Absolut, eigentlich ja. Seit Anfang seiner Karriere. Das war praktisch auch die Zeit, wo ich so langsam mit Fußball groß wurde, ja. Der in Gladbach gespielt hat, ja. Damals als Junger. Ich bin halt seit Anfang an Bayern-Fan mhm. Und obwohl der Mann nie bei Bayern gespielt hat, fand ich immer unglaublich sympathisch, mhm. Gerade in den letzten Jahren. Unglaublich guter Mann, netter Mann, sympathischer Kerl. Was hat ihn dir so sympathisch gemacht? Ja, hat einfach eine gute Ausstrahlung. Also mhm. Einfach nach außen hin, das ist einfach ein netter Kerl. Ja. Da kann man einfach sagen, dass das ein Fußballer, wie er eigentlich sein soll. Der verdient viel Kohle, mhm. Da hat man aber nicht die Ahnung, dass der irgendwie arrogant war oder irgendwie abfällig. Ja, er hat ja auch sehr viel gespendet, habe ich heute gehört. Ja, genau. Mhm. Er war auch sehr karikativ. Gut, das sind einige. Ja, mhm. Das ist ja gang und gäbe. Aber er hat nach außen einen sehr sympathischen Eindruck mhm. gemacht. Und ich habe noch am Sonntag live Fußball spielen sehen, also nicht im Stadion, sondern per Fernsehen. Mhm. Natürlich absoluter Schock, dass das jetzt einmal aus dem Nichts am Robert Enkes tot. Ja. Hat mich schon umgehauen. Und ja. Die Sache ist ja die, dass er ja sich selber getötet hat, so wie es jetzt den Anschein hat. Und ich denke, in seinem Heimatort an einem Bahngleis ohne Auto wird wohl kein Unfall gewesen sein. Wahrscheinlich nicht, nein. Nein. Und mein Vater, der hat sich auch vor 6 Jahren umgebracht. Dein Vater auch auf diese Weise? Auf diese Weise nicht, nein. Er hat sich anhand von Säure, also praktisch selber, es war eine Haushaltsauslösung von meiner Oma, die kurz vorher gestorben ist. Mhm. Da hatte er noch so ganz altes Rohrfreizeug auf dem Keller und hat das praktisch getrunken. Ach, wie schrecklich. Ja. Wie schrecklich. Was muss dein Vater für Qualen ausgehalten haben? Ja. Wo hat er das getrunken? Im Keller. Und war dann wie lange alleine im Keller? Oder wann hat man ihn gefunden? Nach wie vielen Stunden? Also ich war praktisch alleine mit ihm zu Hause. Mhm. Ich war oben im Obergeschoss praktisch, am Computer. Er war im Keller, hat das getrunken, hat dann wohl das auch getrunken, sofort natürlich die Schmerzen gemerkt, ist dann röchelnd hochgekommen, hat um Hilfe gerufen, ich habe den Notarzt gerufen. Ja. Ja, und dann war ich praktisch mit ihm alleine, bis der Notarzt kam. Ja. Der Notarzt kam in 10 Minuten, Viertelstunde? Ich kann das gar nicht mehr einschätzen. Also ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, auch meine Mutter mich dann, ich weiß nicht, keine Ahnung. Was ist dann während dieser Zeit passiert? Ich habe dann notdürftig versucht, eine stabile Seitenlage irgendwie ihn da hinzubetten praktisch. War er dabei Bewusstsein? Er war bei Bewusstsein, ja. Hat er sehr geschrien, weil das muss doch irre wehtun, wenn man Säure trinkt? Ja. Hat er, ja. Und als der Notarzt kam, was war da? Ja, der Notarzt sofort die erste Hilfemaßnahmen in Notarztwagen rein und ja. Und wie lange ich bin nicht mitgekommen, weil das Ding war, dass meine Mutter und meine Tante gleichzeitig nicht da waren und ich da bleiben wollte. Mhm. Weil ich wusste, dass sie nach Hause kommen, ich keinen erreicht habe über Telefon und deswegen zu Hause geblieben bin, wie lange damit hat einer da ist, wenn die wieder zurückkommen. Ja. Wie lange hat dein Vater denn dann noch gelebt? Bis ins Krankenhaus. Also wir haben dann versucht, noch Wiederbelebungsmaßnahmen, aber meine Tante ist Krankenschwester im selben Krankenhaus, die hat dann angerufen und dann... Wie schrecklich. Stunde später, ungefähr. Es muss ein ganz hoch aggressives Zeug gewesen sein. Deutlich über 90, also ich glaube, es waren 97-98% Säure. Also ein richtig altes Zeug noch aus 60ern, 70ern. Was bewegt einen Menschen, so etwas zu tun? Hast du das je erfahren, warum dein Vater das gemacht hat? Ja, es waren wohl schwere Depressionen. Wusstet ihr davon? Ja, ja, klar. Er war auch in Behandlung. Ach so, er war in Behandlung. Hm. Er war in Behandlung, seit kurz, also nein, nicht kurz vorher, schon länger. Also eigentlich war er, ich glaube, meine Mutter hat mir mal erzählt, seitdem sein eigener Vater Ende der 80er gestorben ist, ist er selber ein bisschen. Aber das ist ja, du bist ja auch erst 23, ein absolutes Lebensschockerlebnis, was du dann da mitgemacht hast. Absolut, ja. Ja. Weil währenddessen ist dein Vater ja schon langsam verstorben, während ihr gemeinsam da auf den Notarzt gewartet habt. So kann man es ja sagen. Ja. Hm. Und die Erinnerungen kommen natürlich jetzt gleich wieder hoch, als du das dann heute von Robert Enke gehört hast. Ja, ist natürlich auch noch krank, dass dann gleich ein Fußballer auch noch ist, weil wo ich ein Fußballfan bin. Mhm. Und ne, ich denke auch einfach, es ist mal wichtig. Also ich finde, natürlich ist das schlimm, was da jetzt passiert ist. Nur ich denke, es ist mal ganz, ganz wichtig, dass diese Krankheit in meinen Fokus rückt. Mhm. Weil kein Mensch weiß, wie man damit umgehen soll. Das wusste damals in meiner Familie keiner. Das hat auch keiner irgendwie gesagt von den Ärzten oder von den Psychologen, sogenannten Psychologen. Glaubst ich denke, du denn? Das ist immer wichtig, dass so eine Krankheit, die oft so, ja, der ist verrückt, der ist halt schlecht drauf, mal in den Vordergrund rückt. Ja, ja. Ach, verrückt sagen die Leute vielleicht nicht, aber die Leute sagen, der ist schlecht drauf. Und dann denkt man, na gut, schlecht drauf sind wir alle mal. Aber das ist eben nicht nur schlecht drauf, sondern das ist die Hölle, das ist die Finsternis, das ist... Ja, das ist vor allen Dingen dann auch für die Angehörigen, weil man nicht weiß, was man tun soll. Das ist wirklich, für meine Mutter war das die absolute Hölle, Mann, die ist richtig kaputt gegangen, der Mann. Dass so krank das klingt, meine Mutter, als mein Vater gestorben ist, ist meine Mutter wieder aufgeblüht, nachdem sie alles erledigt hat, weil dann einfach auch mal, klar war das traurig und das war schlimm, aber dieser ganze Druck war weg. Glaubst du denn, dass Robert Enke auch an Depressionen gelitten hat? Ja, glaube ich, absolut. Warum sollte sich sonst ein erfolgreicher 32-jähriger Familienvater auf die Gleise stellen und von einem Zug überrollen lassen? Ich habe mir heute Abend mal ein paar Interviews von ihm in letzter Zeit angeguckt, per Internet, was man so gefunden hat. Mhm. Und dieser Gesichtsausdruck, den ich da teilweise gesehen habe, der kam mir ganz bekannt vor. Ah, ja. Dieses gequälte Lächeln. Ah ja, ja, ja. Aber du bist ein absoluter absoluter Fußball-Insider. Wurde denn irgendwann mal irgendwo in der Presse schon mal so eine Vermutung geäußert, dass er unter dieser Erkrankung leidet? Nee, eigentlich nicht. Nie? Es war ja nur, dass sein Kind gestorben war. Ja, ja. Und in letzter Zeit diese dubiose sogenannte Magenerkrankung. Mhm, Also da, vielleicht steckte da schon was anderes dann hinter. Ich denke es fast, ja. Wie bewertest du das? Du hast es jetzt am eigenen Leib letztendlich erfahren, weil dein eigener Vater sich das Leben genommen hat und jetzt sein Idol, den du wahrscheinlich auch sehr, oder nicht nur wahrscheinlich, den hast du sehr verehrt, diesen Fußballer Robert Enke. Wenn Menschen sich so oder überhaupt das Leben nehmen, wie bewertest du das? Ja, das ist ja im Grunde diese Krankheit, diese Depression, wo ich meine, dass die der Herr Enke auch hatte. Also er war jetzt nicht mein ganz großes Idol, muss ich ganz klar sagen. Ich bin Bayern-Fan und da liegen ja meine Dinge, aber ich fand ihn einfach einen netten Kerl, einen super Fußballer. Und es ist einfach schockierend, dass so ein Fußballer, mit dem man jeden Sonntag, den man jeden Sonntag sieht, dann auf einmal aus nichts... Okay, das war nicht meine Frage. Meine Frage war, wie du das bewertest, wenn Menschen sich aus großer seelischer Not heraus, wie auch immer begründet, das Leben nehmen. Ich weiß es nicht. Ich verurteile meinen Vater nicht dafür, was er getan hat. Ich denke, das ist einfach eine große Not. Und sie wissen wahrscheinlich wirklich nicht mehr, was sie tun sollen. Das glaube ich auch. Wenn jemand, ich denke auch deswegen, was du vorhin gesagt hast, dass er sich vom Zug geworfen hat, das ist natürlich scheiße. Mhm. Auch für den Zugführer und so. Das verstehe ich auch völlig. Mhm. Nur ich denke mittlerweile, ich war damals auch stinksauer auf meinen Vater. Mhm. Ein bisschen bin ich vielleicht das bis heute. Mhm. Nur Fakt ist, ich glaube, wenn die in so einer Situation sind, können die das nicht mehr richtig beurteilen. Ja, das mag sein. Das mag wirklich sein. Da ist die Not so groß, ja, da geht jetzt nur noch raus hier, weg hier, und das ist auch Kurzschlussaktion. Und im Fall deines Vaters muss die Not unfassbar groß gewesen sein, wenn man bei vollem Bewusstsein Säure trinkt. Das ist, finde ich, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ist halt die Frage, ob er es genau wusste, dass die so hochprozentig war. Ja, ob man, gut, ja. Ja. Markus, ich danke dir auch für deine Meinungsäußerung und für den Anruf. Ja, gerne. Und wünsche dir einfach alles Gute. Ja, dir auch, ne? Danke. Toll. Dankeschön. Tschüss. Jo, ciao. Und herzlich willkommen, Sebastian, 26. Hallo. Ja. Sebastian, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Weswegen rufst du an? Es geht um meine Mutter, bei der ist vor zwei Jahren, vor zwei Monaten, Entschuldigung, Alzheimer diagnostiziert worden. Und ich wohne nun nicht mehr bei meiner Mutter. Ich wohne in Berlin und ich hatte mit meiner Freundin jetzt geplant, in nächster Zeit nach Kanada zu ziehen. Oh. Ich bin der einzige Sohn. Mein Vater ist schon vor langer Zeit gestorben. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter kümmern auch, wenn sie dann pflegebedürftig ist, aber ich kann das eben nicht so mit der Zukunftsplanung unter einen Hut bringen. Das ist aber ein Dilemma. Das ist mein Problem gerade. Wie alt ist die Mutter? Meine Mutter ist jetzt 65. Mhm. Vor 2 Monaten diagnostiziert. Ganz genau. Das heißt, ihr geht es jetzt noch einigermaßen gut, aber es kann natürlich sich schnell verändern. Das ist, also sie hat zurzeit, wo sie so ein bisschen orientierungslos ist, aber es geht ihr schon noch gut. Sie wohnt auch noch alleine, aber man weiß halt nie, wie lange das dann noch geht bei so einer Krankheit. Weiß deine Mutter von eurem oder deinem Vorhaben auszuwandern? Ja, das weiß sie schon. Seit wann weiß sie das? Also ich habe mit meiner Freundin den Plan schon ungefähr vor einem Jahr gefasst. Da hatte sie schon ein Praktikum in Kanada gemacht. Und was hat denn deine Mutter dazu gesagt, wenn der einzige Sohn nach Kanada geht? Na, sie findet das schon schön. Und man kann sich ja auch besuchen. Also ich bin ja auch schon seit längerer Zeit, wohne ich nicht mehr zu Hause. Und wir telefonieren oft und das läuft ganz gut so. Aber ihr wohnt jetzt wahrscheinlich nur ein paar hundert Kilometer auseinander. Ja, eben. Und das sind dann ja nun schon ein paar tausend. Ja, allerdings. Wann plantest du auszuwandern? Im Anfang des Jahres schon? Also wann ich das möchte? Ja. Also meine Freundin ist nächstes Jahr im Studium fertig. Und wann? Da war gerade eine Unterbrechung. Wann? Im? Nächsten Sommer ist sie fertig. Im Sommer. Ja, und dann wollten wir eigentlich auch so schnell wie möglich dann, sie, also die Firma, wo sie Praktikum gemacht hat, die würde sie auch gerne übernehmen. Und ja, das würde eigentlich ganz gut laufen. Und das wäre für dich dein Lebenstraum, nach Kanada zu gehen? Ja, ich stelle mir das schon sehr schön vor. Und ich habe ja auch Besuch drüben, das ist wirklich sehr schön dort. Da steckst du auch in einem Dilemma. Aber, ja, ich aber absolut. Da sehr gefangen in du, mir irgendwo. Du bist der einzige Sohn. Ja, genau. Es gibt sonst keine nahen Verwandten. Nee. Das Verhältnis zwischen dir und deiner Mutter ist gut? Das würde ich sehr, sogar sehr, sehr gut bezeichnen. Sehr gut bezeichnen. Könnte man die Mutter mitnehmen? Also meine Mutter, die lebt schon ewig dort, wo sie wohnt. Okay. Mein Vater zusammen das Haus gebaut. Ja, das geht nicht. Das ist mir völlig klar. Das geht nicht weg. Nein. Und wie sagt man so schön, alte Bäume verpflanzt man nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn sie jetzt auch erkrankt ist. Und ja, richtig. Spricht ja auch kein Englisch, oder? Ja. Das war halt mal so eine dahin gesagte Idee. Ja. Ah, Sebastian. Ich muss ja noch sagen, was ich denke jetzt am Ende. Ich denke, dass du deine Mutter nicht alleine lassen kannst. Ich glaube schon, dass das nicht geht. Ich weiß nicht, das muss natürlich du entscheiden, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du so ein enges Verhältnis zu deiner Mutter hast und du sitzt in Kanada und der Mutter geht's zunehmend schlecht, dass du sowieso keine Ruhe findest dort drüben. Auf der anderen Seite ist halt meine Freundin, die unbedingt nach Kanada möchte. Ich verstehe das Dilemma. Ja, klar. Die auch wirklich gut läuft, muss ich sagen. Naja. Da gibt es jetzt sicherlich auch nicht so eine blitzkluge Antwort, wo man sagt, genau so und so muss man das lösen und alles ist geritzt. Das gibt es nicht. Aber, also, ich sag mal, wenn ich in deiner Situation stecken würde, würde meine Tendenz dahin gehen, erstmal nicht nach Kanada zu gehen. Aber ja, das sagt halt ein Teil von mir auch. Der andere Teil sagt genau das andere. Sebastian, aber ich kann jetzt leider nicht weiter mit dir sprechen, weil die Sendung vorbei ist. Wir rufen dich gleich nochmal an. Wir machen so. Bis gleich. Okay. Tschüss. In der Technik Sandy Pietschmann und Mandy Pietschmann und Nami Strack. Und morgen heißt unser Thema Umgang mit Toten. Welche Erfahrungen habt ihr im Umgang mit verstorbenen Menschen schon gemacht? 1 Uhr Radio SR für der Fernsehen.